schmeckt intensiv nach Gefühlen. Sieh mich noch einmal an. Wir hatten unsere Zeit und die war so traumhaft schön, einen Sommer lang. Und wenn du mir morgen schreibst von unserem Sommer, dann fühlt sich der Wind an.